alten Wagen fuhr ich die Straße lang. Da sah ich ihn dort stehen am rechten Straßenrand. Den Daumen in die Höhe, den Arm weit ausgestreckt. Mit einem grauen Parker, die Jeans schon leicht verdreckt. Na ja, dachte ich, ein Tramper und hielt mal eben an. Kurbelte am Fenster, erklärte ihm sodann: Ich hab noch einen Platz frei, wohin soll's denn gehen? Da hat er mich nur etwas verwirrt angesehen. Ich weiß nicht, wo ich hin will, hab kein bestimmtes Ziel. Ich trepp so durch die Lande, grad wie's der Zufall will. Ich weiß nicht, wo ich hin will, hab kein bestimmtes Ziel. Ich tramp so durch die Lande, weiß nicht, wohin ich soll, wohin ich will. Als wir dann unterwegs waren, da packte er mal aus. Vor knapp 2 Jahren wär er abgehauen von zu Haus. Sei einfach ausgestiegen aus der Irrenjagd nach Geld. Voll Hoffnung losgezogen in Richtung weite Welt. Und er habe viel gesehen, von Stockholm bis Paris. Doch er sei noch auf der Suche nach dem Paradies. Und sein längster Trip, der führte ihn bis nach Pakistan. Er fand's wie zu Haus im Ruhrpott, alles ödete ihn an. Ich weiß nicht, wo ich hin will, hab kein bestimmtes Ziel. Ich tramp so durch das Leben, grad wie's der Zufall will. Ich weiß nicht, wo ich hin will, leb ohne Sinn und Ziel. Bin nirgendwo zu Hause, weiß nicht, woher ich komm, wohin ich will. Ich sagte ihm, ich könnte ihn ziemlich gut verstehen. Bei mir hätt's vor paar Jahren nicht anders ausgesehen. Als ich im Sumpf des Lebens fast bis zum Hals versank, manch bittere Pille schluckte und manches Glas leer trank. Auf der Suche nach dem Leben folgte ich so mancher Spur, die doch zuletzt im Sand verlief, bis auf die eine nur. Sie führte mich zu dem hin, der Jesus Christus heißt und uns, weil er von Gott kommt, ganz klar die Richtung weist. Ich weiß jetzt, wo ich hin will, ich hab ein festes Ziel. Ich tramp nicht mehr durchs Leben, grad wie's der Zufall will. Ich glaub an Jesus Christus, er ist Weg und Ziel. Ich bin bei Gott zu Hause, ich weiß, woher ich komm, wohin ich will. Ich weiß jetzt, wo ich hin will, ich hab ein festes Ziel. Ich tramp nicht mehr durchs Leben, grad wie's der Zufall will. Ich glaub an Jesus Christus, er ist Weg und Ziel. Ich bin bei Gott zu Hause, ich weiß, woher ich komm, wohin ich will.